Zorn in jedem Blick. Jahrelang führt kein Weg zurück. Lüftet nun sich auf, ihr Stolz ist tief verletzt. Freunde sind sich Fremde jetzt. Aber dann die Ferne ruft auf zu großer Fahrt. Sie den Wert, denn die Freundschaft war.